Kim Gumi, Forscherin der Forschungsanstalt für Umwelt beim Institut für internationale Fragen, veröffentlichte am 9. Juni einen Beitrag unter der Überschrift »Die USA sind Hauptverantwortliche für die Zerstörung der Umwelt auf der Erde«. Im Beitrag hieß es, die USA, die von der uneingeschränkten Gier befallen sind, wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die Einführung der Wirtschaftsmethode von Massenverbrauch und Massenabschaffung ein Land mit weltgrößter Treibhausgasemission geworden und zwangen nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Aushängeschild der Globalisierung der Wirtschaft vielen Entwicklungsländern das Modell der Entwicklung vom amerikanischen Typ auf, sodass im Weltmaßstab die Umweltzerstörung beschleunigt wurde. Die gegenwärtige Trump-Administration, die nach dem Amtsantritt die bindenden Bestimmungen für die Verhütung der Erderwärmung eine nach der anderen widerrief, verübte am 1. Juni eine weitere Untat, und zwar Austritt aus dem Pariser Abkommen. Die USA sind ja sowohl der Urheber der Erderwärmung, die die Existenz der Menschen und die Zukunft der Erde bedroht, als auch der Feind der Menschheit, der sogar die weltweiten Bemühungen um deren Verhütung verhindert und somit die unwiderruflichen katastrophalen Folgen verursacht.